Scorpions. Oh, boy, how's Oktoberfest? Deutschland, Deutschland, very best. Heide der Gemütlichkeit, bei Benny und seiner Zeitlichkeit. Die Cyclops. Die Cyclops. Wurst und Kraut, Heidi in die Dädel traut. Sie kriegt deine Hans und Rolf. Oh wait, von Gott Adolf. Wirtschafts- und der Deutsche Bank, Rheinmetall und Leo Tank, Bundeswehr und BGS. Gestapo, wer macht uns SS? Die Zeit braucht.